meine Wände sind wie Purzelkusch, wie warm und weich. Die Jacke eingekneift, sie ist so schön weiß. Licht brennt wie immer und die Fenster fehlen ganz. Bilder gibt es auch nicht, ich hab mich hier verschanzt. Länger, sie mögen mich gar sehr. Ich denke meistens laut, mein Kopf, Gedanken schwer.